Welche Wirkung haben die Klänge, Klangschalen und Gongs auf dich? Wie fühlst du dich nach einer Klangreise? Ja, ich wusste eigentlich überhaupt nicht, was eine Klangreise ist. Ich bekam einen Gutschein geschenkt und dann habe ich mich angemeldet und bin zur Klangreise und fand das so wunderschön, dass ich fast jede Woche einmal gehe. Ich kann nur Positives sagen, Sie müssen es ausprobieren. Es ist ein Erlebnis, allein diese Klänge vom Gong zu hören, der durch Mark und Bein geht, diese Geschichten, man kann entspannen, man kann sich besinnen und man fühlt sich wie neugeboren hinterher.